Die Regierungsdelegation der Republik Kongo unter der Leitung der Ministerin für Gesundheit und Bevölkerung Jacqueline Lydia Migolo besuchte das Geburtshaus von Präsidentin Kim Il-sung in Nanyongdae. Sie besichtigte auch das Institut für Brustdrüsentumor der Pyongyang Entbindungsklinik, den Kindergarten Gyeongsang und die Kinderklinik Ongnyu.